alles sagt. Ein stummer Schrei, ein leeres Wort. Ich glaub's noch nicht, ist das die Wende? So mittendrin, im Höhenflug, ist alles aus, sind wir am Ende. Willst du echt gehen? Ist unsere Liebe vorbei? Stirbt ein Teil von uns zwei? Bleibt nur Sehnsucht zurück in unseren Herzen? Werden Träume vergehen, wir uns nicht mehr verstehen, weil die Jagd nach der Freiheit über Liebe siegt, ist es vorbei. Ich lauf dir nach, du drehst dich nicht mehr um. Ein neues Ziel, na dann viel Glück. Hab nur noch Wut, kann's nicht ertragen. Ich lass dich so nicht einfach ziehen. Ich hätt dazu so viel zu sagen. Hey, bleib doch stehen. Ein Teil von uns zwei, bleibt nur Sehnsucht zurück in unseren Herzen. Werden Träume vergehen, wir uns nicht mehr verstehen, weil die Jagd nach der Freiheit über Liebe siegt, ist es vorbei. Bleibt nur Sehnsucht zurück in unseren Herzen. Werden Träume vergehen, wir uns nicht mehr verstehen.